ARD. Grüß Gott beieinander, des lieben Leid. Hört's zu, was wir euch vorstellen heut. Ist als ein geistlich Spiel bekannt. Vorladung Jedermann ist es benannt. Darin wird euch jetzt gewiesen werden, wie unser Menschenwerk auf Erden vergänglich ist in jeder Weis, wenn's aufgeht zu der letzten Reis. Das Spiel soll euer Gemüt berühren. Dann könnt's darüber nachsinnieren, dass Gut und Geld euch nichts mehr bringt, wenn Vater tot die Sansen schwingt. Merkt's auf und nehmt's eine Lehre euch dran. Das Spiel vom Jedermann hebt an. Wahr, mag länger das nicht ertragen, dass alle Kreatur gegen mich ihr Herz verhärtet bösiglich, dass sie ohn einige Furcht vor mir schmählicher hinleben als das Getier. Des geistlichen Auges sind sie erblindt, in Sünd ersoffen, das ist, was sie sind, und kennen mich nicht für ihren Gott. Ihr Trachten geht auf irdisch Gut allein, und was darüber, das ist ihr Spott. Und wie ich sie mir anschau zur Stund, so haben sie vergessen den Bund, den ich mit ihnen aufgericht hab, da ich am Kreuz mein Blut hingab. Auf das sie sollten das Leben erlangen, bin ich am Marterholz gehangen, hab ihnen die Dörn aus dem Fuß getan, und auf meinem Haupt sie getragen als Kron. So viel ich vermocht, hab ich vollbracht. Und nun wird meiner schlecht geacht. Darum will ich in rechter Eil Gerichtstag halten über sie und jedermann richten nach seinem Teil. Wo bist du tot, mein starker Bot? Tritt vor mich hin! Allmächtiger Gott, hier sieh mich stehen. Nach deinem Befehl werd ich Boten gehen. Geh du zu Jedermann und zeig in meinem Namen ihm an, er muss eine Pilgerschaft antreten mit dieser Stund und heutigem Tag, der er sich nicht entziehen mag. Und heiß ihm mitbringen sein Rechenbuch, und dass er nicht Aufschub noch Zögerung such. Herr, ich will die ganze Welt anbrennen und sie heimsuchen, groß und klein, die Gottes Gesetze nicht erkennen und nimmermehr gedenken dein. Der sein Herz hat auf irdisch Gut geworfen, den will ich mit einem Streich treffen, dass seine Augen brechen und er nicht findt die Himmelspforten. Es sei denn, dass Almosen und Mildtätigkeit befreund ihm wären und hilfsbereit. Der irdische Schauplatz spielt jetzt vor Jedermanns Haus, der als reicher Bauer mit seinen beiden Vettern und einem Knecht von einem Hofgang zurückkehrt. Ihr Vettern, jetzt habt's alles gesehen. Ja, euer Besuch kommt mir recht gegen. Schaut's euch nur um in Haus und Feld. Beim Jedermann ist alles gut bestellt. Nicht? Herr? Geh ins Haus, da wird nicht gespecht. Gleich schickt mir her mein Oberknecht. Dein Hof steht da gar schön und reich. Im Dorf kommt ihm gar anderer gleich. Hab drin viel Truhe, Schränk und Spind. Im Haus für die Arbeit's nötig sind. Eine große Truhe voller Geld. Ich wüsste nicht, was dir sonst noch fehlt. Hab viele Jochern, Feld und Wald. Dein Viehstand mir am besten gefällt. Ich sag's euch, liebe Vetternleut, mich freut meine Sache zu jeder Zeit. Hast recht, die Freude steht dir gut an. Bist du der reiche Jedermann. Was schafft der Herr? Ein Beutel Silberling bring her. Dann schau mir besser auf mein Gesind, sonst bloß der ganz scharfe Wind. Jetzt schau nicht lang und bring mir's Geld. Als Herrenmensch regiert mir die Welt. Jeder tut gleich, was ich sag. Das ist ein Leben, so wie er es mag. Was braucht man da für Klärerei? Es hält ja das Geld von Sorgen frei. Und hab man genug, leibt man keine Not. Und bitte nicht um sein täglich Brot. Herr, da wär jetzt der Guldensack. Wart, was ich dir noch weiter sag. Du weißt, heute ist ein Feiertag. Richt her ein Mahl für meine Gäste. Heute feiern wir ein lustiges Fest. Los auf, trank's Essen gut und frisch. Schierbieren muss sie auf nach der Tisch. Es war erst gestern so ein Fest und vorgestern ist auch eins gewesen. Ich hab mir's auf den Zettel geschrieben, was davon alles ist übrig geblieben. Das kann man noch recht gut verwenden. Ich mein, wir sollten nicht so schwenden. Bist du der Herr und ich der Knecht? Jetzt geh und mach auf Nacht alles recht. Jawohl, es wird sich nicht beklagen. Ich werd's der Kugelmarkt schon sagen. Da kommt mein Freund gerade aus der Stadt, der mir mein Geld gut angelegt hat. So mancher Hausstock gehört dort mein, der bringt mir Zinsjahr aus Jahr ein. Sei mir gegrüßt, mein Jedermann. Ich hoffe, dass ich dich sprechen kann. Hast du den Geldsack in der Hand, dann ist die Sache schon recht bewandt. Vor meinen Vätern darfst du schon reden. Die können mich recht gut verstehen. Du kennst sie ja von früher her. Ihre Gesellschaft macht mir Ehr. Uns gerade so. Grüß Gott beieinander. Herr Bethelmo, was will denn der? Ich bitte dich gar schön, Jedermann. Hör nur eine Weile mein Elend an. Schau, wie in Not vor dir ich stehe. Der Hunger tut halt gar so weh. Ja, wie besprochen. Wir müssen eilen, dürfen uns gar nicht länger verweilen. Freund Jedermann, erbarm dich mein. Kennst du leicht das Gesicht? Wer soll es sein? Oh, Jedermann, erinnert dich. Kennst nicht als früher Nachbar mich? Als Schulbub haben wir gespielt miteinander. Und jetzt hebe ich zu dir meine Hand. Ja, ja, schon gut. Die gab es gering. Verflixt, dann reib mir doch das Ding. Wer nicht ein Kupferkreuzer ehrt, ist auch kein Silberling nicht wert. Vom Silber gib mir's Bruderteil. Dann geht's mir wieder gut dabei. Ha, vom Silber gar? Ja, ja, von dem. Ich knie vor dir. Oh, teil nur halb auf halb mit mir. Nur? Was fällt denn diesem Kerl da ein? Der scheint wohl nicht bei Trost zu sein. Der bringt dich um deinen Guldensack. Hättest dir die Bettelleid aufs Knack. Der Jedermann hat Geld grad genug. Dem Chefens Zins und Renten zu. Drum teil mit mir auf gleich und gleich den Beutel da. Du bleibst so reich. Da bist du aber groß in ihr, wenn's glaubst, ich könnt so teilen mit dir. Das Geld da ist gar nicht mehr mein. Muss heute noch abgeliefert sein. Hab kauft mein Schatz ein Geld ans Geschmeid. Das kostet viel Geld und macht ihr Freude. Und die kostet alles bloß einen Wink. Dann kommt der Knecht und bringt der Flink einen anderen Beutel zu der Frist. Den teil mit mir. Bist du ein Christ. Der spinnt. Der möchte wohl beerben. Was nutzt dir das Geld? Einmal muss sterben. Das ist ein ganz ein frecher Tropf. Der Mensch hat Flausen bloß im Kopf. Jetzt lasst sie nur, mein Jugendfreund, der es zu nichts gebracht hat, wie mir scheint. Ich hab mich blockt und geschunden genug fürs Essen gearbeitet schon als Bub. Dein Vater, der ein Geizhals war, hat mir nichts gezahlt in jungen Jahren. Drum mach du's gut. Und hol jetzt geschwind einen zweiten Beutel aus deinem Spind. Die anderen, die sind auch nicht frei. Und kam der Knecht mit zwei und drei. Mein Geld, das hat keine Zeit zum Schlafen. Das muss fest werken und fest schaffen. Das muss mit Tod und Teufel raufen. Sonst kann ich mir keinen Hausstock kaufen. Muss Steuern zahlen. Und das grad nur. Der Pfarrer lässt mir auch keine Ruhe, dass ich ihm für seine Kirche was spend. Ja, ja, das Geld fliegt grad aus die Hände. Ein reicher Mann, das ist leicht gesagt. Doch unser einer ist hart blockt. Da kommen sie her von weit und breit, voll Not und voll Bedürftigkeit und halten die Hände auf alle Tag, dass man bald nicht mehr froh werden mag. Dass ich mein ganzes Geld und Gut aus Truhe, Schränk und sicherer Hut voll Mitleid und Barmherzigkeit brav aufteilen an die Bettelleid. So kam auf die bei meiner Ehr ein Silberling und gewiss nicht mehr. Drum nimm dir jetzt deinen rechten Teil, ich hab keine Zeit mehr. Bin in Eil. Ich muss schon nimmer. Bin in Not. Ich hab keinen Stolz mehr. Fertig, Gott. Dem hast du es geben, recht mit Fug. Ja, das weiß Gott, viel Geld macht klug. Und hat man ganz, dann bist für wahr auf der Welt der arme Narr. Freund, komm ins Haus, der Tag geht's end. Was kommt denn da für ein Delinquent, den der Gendarm bringt, hergeführt, die Arme kreuzweise aufgeschnürt? Sogar ein Trommler geht voraus. Und trommelt seine Schand jetzt aus. Zum Schuldturm für unseren Besenbinder. Sein Weib schleicht nach mit ihren Kindern. Ja, Mann, du hast halt ein Reimspiel trieben. Und Schulden auf Gulden, die reimen gar gut? Hat mancher sein Schuldbuch nicht in der Hurt und ist drin so manche Schand eingeschrieben. Auf wen geht das? Auf den, der fragt voll Huhn. Da weiß ich wirklich nichts davon. Ich kenn ja nicht einmal deinen Namen. In deiner Haut tat ich mich schammer. Gibst harte Wort, mir ohne Gebühr. Dir geht's nicht gut, was kann ich dafür? Für harte Stöß sind sanft meine Wort. Wer stehst du? Du und auch der andere dort. Ich hab schon gesagt, ich kenn dich nicht. Ist doch dein Fuß, der auf mich tritt. Das war mir seltsam, meiner sei. Ich bin ganz gewiss kein grober Gesell. Dein Name steht auf einem Schuldenschein. Drum sperren sie mir jetzt ins Gefängnis ein. Bei meinem Patron, was geht's mich an? Bist doch derselbige Jedermann, in dem sein Name und Antrag der Advokat hat geführt die Klag. Dass ich jetzt wer den Schuldturm bracht, das Geschicht allein durch deine Macht. Ich wasche in Unschuld meine Hände, als einer, der die Sache nicht kennt. Du bist der Gläubiger, stets geschrieben. Hast Wucherzins von mir eintrieben. Bin aus der Schuld nie rausgekommen. Wer heißt die Geld auf Zinsen nehmen? Jetzt hast halt deinen gerechten Lohn. Mein Geld weiß nix von dir und mir und kennt kein Ansehen der Person. Verstrichene Zeit, verfallener Tag. Gegen die bring ein, dein Jammerklag. Kannst du denn nicht erbarmen hier? So zerreiß halt das verflucht Papier, anstatt dass meine Kinder da, der Vater wird in den Kerker geschmissen, der dir dein Lebtag nie was da. Hast du keine Ehre und gar kein Gewissen? Ladst du auf deine Seele den Fluch und denkst nicht an dein eigenes Schuldbuch, das musst du vom höchsten Richter bringen, wenn die der Tod dort niederzwingen. Weib, los an Herrgott aus dem Spiel. Von derer Sache verstehst nicht viel. Man hat sich voll und recht bedacht, ehe man die Klage eingebracht. Wer Geld herleiht, das ist der Sinn, der möcht's auch wieder zurück mit Gewinn. Geld ist ein Pfennig, den uns leiht, dem Nächsten um Gottes Barmherzigkeit. Geld ist nicht so, wie er andere war. Ist auf ein verfluchter Guldenhandel. Wer seine Hand ausreckt danach, den hat der Teufel schon am Bandel. Vom Satans Fangnetz in der Welt hat gar keinen anderen Namen als Geld. Jetzt schimpfst du aufs Geld, du armer Narr. Weil's keins mehr hast, ist dir eine Gefahr. Willst du ihm jetzt sein Ansehen rauben? Bist wie der Fuchs mit sauren Trauben. Mei, bitters los, gib mir die Lehr, dass ich mich ganz vom Geld abkehr und nimmer mehr drauf spekulier. Drum kriegst du jetzt im Turmquartier. Nimm nur eine Lehr mit auf den Weg. Wenn ich so recht mir's überleg, wie schlecht war's wohl auf unserer Welt mit Handel und mit Arbeit bestellt, wenn's nicht zum Tausch für Ware und Fleiß an Gulden gab als Einkaufspreis. Mit Geld, da sieht der Mensch was gleich. Und hat er was und ist er reich, schafft er im Leben so manchen Wert, der gern salon ihm selber kehrt. Da gibt's kein Haus und kein Palast, der sich ums Geld nicht kaufen lässt. Du kriegst das Land mitsamt dem Knecht, sogar vom Kaiser kriegst dein Recht. Zählst ihm nur heftig Gulden auf, dann kriegst du einen Adelsbrief zum Kauf. Kurz gesagt, es gibt nichts auf der Welt, was man nicht kriegt ums liebe Geld. Der gibt mir Macht ganz ohne Gewalt, den, was ich da in Händen halt. Du bist im Teufelslob nicht faul. Wie zu der Predigt geht dein Maul. Du gibst deinem Geld so groß die Ehre, als ob's der Tabernakel wär. Ich geb halt Ehre, wem Ehre gebührt. Und der da, der gehört ab jetzt geführt. Was hilft dein Warner, liebe Frau? Der Mammon hat mich in der Klau. Verlassen muss ich Weib und Kind. Jetzt mach ihn, Kerker, aber geschwind. Kannst du das anschauen und greifst nicht ein? Wo bett ich heute die Kinder mein? Jetzt hab ich mich aufs Fest schon gefreut. Und dann verderben wir solche Leute. Du hast mir jetzt lieb. Geh da hinten nach und schau, was du tun kannst in der Sache. Der Mann kommt in den Turm, da hilft kein Jammern. Sei Weib nicht mehr auf. Mein Haus hat nur Kammern. Und was sie nötig hat zum Leben, mitsamt die Kinder, das will ich ihr geben. So eine Geschichte verdrießt mich schier. Jeder klagt sein Elend mir. Was gehen die armen Leib mir an? Ja, ja, mein lieber Jedermann. Du bist zu gut in jeder Weise. Das nützt mir leider aus, mit Fleiß. Drum wirst du auch am schönsten Tag durch Hader, Bitternis und Klag verstimmt in deiner frohen Natur. Ich frag dich, wie komm ich dazu? Was geht mir an dem Kerl sein Taglauf? Er hat's halt angelegt drauf. Jetzt steckt er drin, schreit Ach und Weh, das folgt halt wie aufs A des B. Ein Häusl bauen mit fremdem Geld. Ja, wer so haust, um den ist halt so bestellt. Wer Schulden macht und nicht bezahlt, den arretiert die Staatsgewalt. Jetzt aber, dass ich's ehrlich sag, möchte ich nichts hören mehr von der Klag. Ich denke jetzt an mein Fest auf die Nacht. Das dich dann wieder fröhlich macht. Jetzt, lieber Freund, tu mir den Gefallen und geh für mich einen Goldschmied zahlen. Doch bring erst Weib und Kinder unter. Dann bin ich wieder froh und munter. Ich will schon nach dem Rechten sehen. Du kannst getrost zur Tafel gehen. Jetzt schlein die recht, dann wollen wir prassen. Da kommt deine Mutter daher, die Straßen. Die sieht mich gar nicht gern bei dir. Leb wohl, mein Bester. Ich marschier. Ich druck mich nicht vorher auf Zeit. Hab aber wirklich wenig Zeit. Sie ist halt gar nicht gut beieinander. Ja, grüß die Mutter. Gib mir die Hand. Bin froh, dass ich dich sehe, mein Bub. Mir lasst da drin halt gar keine Ruhe, dass du für mich hast so wenig Zeit. Vor lauter Freund und Geschäftigkeit. Meinst nicht, dass die Luft zur späten Stunde dir da heraußen schaden könnt? Du musst nicht lang auf der Straße stehen. Magst nicht ins Austragstüberl gehen. Gehst du dann mit und bleibst ein wenig? Geht's nicht gut, der Tag war streng. So darfst du dich nicht verdrießen lassen, dass ich dich heute da auf der Straße... Wie gesagt, mir ist nur um dein Gesund. Wir reden schon noch zu anderer Stunde. Hab nur um mich keine Sorge, mein Bub. Das steht dir selber besser zu. Mir geht's nicht um mein irdisches Teil. Mir geht's viel mehr ums ewig Heil. Verzirkst schon wieder das Gesicht, mein Sohn, wann ich die Rede anheb davon. Macht's dich verlegen, wann ich dich frag. Betst du zum Herrgott jeden Tag? Wend dich nicht ab für Ungeduld. Denk lieber an dein Sündenschuld. Das beichten musst zur rechten Zeit, damit der Herrgott dir verzeiht. Mit dem Beichten, lass mich heute in Ruhe. Du weißt, dass ich das nicht gern tue. Die Pfarrer fratscheln einen bloß aus und schinden dann ein Geldbus raus. Das ist nichts Neues, das kennt man schon. Jetzt spott nicht über die Religion. Denk lieber dran, wie das wohl wäre, wenn die Gach abruft, unser Herr. Und du musst für dein irdisches Leben vorm Richterstuhl erm Rechnung geben. Das macht mir Kummer. Tag und Nacht. Da hab ich Zeit. Das war ja gelacht. Kaum 40 Jahre bin ich alt. Und sterben's Dinger, ist nicht bald. Der Tod kann kommen jede Stunde. Ich bin da frisch, ich spür mich gesund. Zum Friedhof aus ist noch weit. Und auch zur Burs hab ich noch Zeit. Verdrießlich ist mein Reden dir. Und das macht noch mehr Kummer mir. Ich will nicht, dass mein Reti kränkt. Ich sag das bloß. Dir bleibt nix geschenkt. Denk an die sieben Sakrament. und an die heilig Gnaden spend. Frau Mutter, sag, was soll ich tun? Das weißt du selber ganz allein. Du bist ein junger, sauberer Mann und jede Dirn schaut dich gern an. Viele Frauenherzen fliegen dazu und alle nimmst die dir, mein Bub. Das tut für dich kein Gut am Ende. Drum denk ans Ehesakrament. Willst denn das Gespül so weiter treiben und fremd dem heiligen Ehestand bleiben? Die red, Frau Mutter, kenne ich gut. Steck's Myrtenstreusel bald am Hut. Die Zeit ist allweil noch nicht da. Und ist der Tod mir schon so nah? Ich sag nicht ja und nein dazu. So bleib ich stets in Ängsten, Bub. Geh, Mutter, tu dich nicht beschweren. Du siehst mich schon noch Ehemann werden. Mein guter Bub, für das sei Wort, wie ich dich segne, da und dort. Dein Vorsatz macht mich glücklich, Schier. Vergeht's Gott, sag ich dir dafür. Ich hab nicht von heut und morgen geredet. Wenn nur dein Sinn dagegen nicht steht, dann bin ich zufrieden, ganz und gar. Und sieh dich schon vor dem Traualtar. Ich hoffe, dass ich das noch erlebe und Hand für dich zum Segen aufheb. Denn was du mir da heut undeut hast, nimmt mir vom Herz eine schwere Last. Jetzt gute Nacht und schlaf in Ruhe. Ich wünsch dir einen schönen Traum dazu. Ich danke dir. Schlaf du auch recht gut. Jetzt hab ich wieder frohen Mut. Es kommt mir vier. Ich tat von fern. Eine Stade Engels muss ich hören. Als kam sie grad von Dromat her. Jetzt ist mir das Herz gar nimmer schwer. Vielleicht bedeutet das Musizieren, dass bald mein See zum Himmel führen. Jetzt hör ich auch so stadi Töne, die seltsam mir ins Gemüt gleich gehen. Hätt Mutter recht mit ihren Mucken, laufert's mir gruselt über den Rücken. Ja, jetzt komm ich langsam drauf. Da geht's ja schon kreuz lustig auf. Jetzt kommen meine Freund und Gäste. Zieh mit der Musi ein zum Fest. Hat heut einer eingeladen, ja, der hat Geld wie ein Hai. Und sein Pulzaubers Gespusi haben wir auch gleich dabei. Unser Arndt haben wir eingebracht, haben uns geschunden grad nur. Jetzt wird gegessen und getrunken und schön aufgespült dazu. Der Arbeit ist Feierabend, da ist Leben erst der Freude. Aber es nix da war gescheiter, sagen die storreichen Leute. Kleine Dachsen, eine Musi und ein Freibier dazu. Ja, das ist mir schon lieber wie die ewige Ruhe. Jetzt grüß ihn Gott miteinander. Grüß dich, jedermann. Seid mir alle unbekannt. Ja, habt ihr das gehört? Er kennt uns nicht. Was meint er wohl mit der Red? Ah, der macht einen Spaß. Ich kenn's ja, Mann. Was hast denn, lieber jedermann? Du bist so blass. Ist dir nicht gut? Du kommst mir halt ganz anders für, als hättest keinen rechten Lebensmut. Das kann schon sein. Voll Sehnsucht habe ich gewartet auf dich. Drin in der Stadt, vorm Goldschmiedladen. Du hast vergessen wohl auf mich. Bist in eine andere Gesellschaft geraten? Mein Vater in Stadt war für die Katz. Jetzt kenn ich dich. Du bist mein Schatz. Dass ich das bin, das macht mich froh. Du bist mir mehr wie meine Brüder. Mein Herz, das gehört nur dir allein. Da hast du eine Blärme von meinem Mieder. Das ist für mich die schönste Gabe. Ich weiß schon, was ich an dir hab. Und block mir eine Herzensnot und denke unverhofft an Tod, seit Mutter mich erinnert dran. Das geht vorbei. Schau ich dich an. Als danke ich dir jetzt dafür, mein Schatz, die schöne Ketten dir. Oh, überrascht mich mit deinem Geschenk. Das hätte ich nie erwartet von dir. Du bist so aufmerksam zu mir, dass ich dir gleich ein Bussel schenke. Und jetzt nimmst du Platz, ich lieb Gäste. Darf ich schon kriegt zum Fest. Jetzt lasst sich schmecken, ganz und an. Gut, auf dazu, es Musikanten. Ja, essen und trinken heut's am Leib und See und saufst bloß ein Wasser, nachher bist du Kamel. A Bradl, a Schweines mit Knödel und Sauce, die süß mir schon lieber wie am Montrum ein Schloss. Der Ohr hat ein Wampen, wie ein Droger die Kuh. Und Zahntür ist der andere und frisst mehr wie ein Kuh. Ja, jetzt lasst es ihm gut schmecken, langt's fest zu bei dem Schmaus. Jetzt haut's drei wie die Dresche und mit dem Singen ist's aus. Seid's nur recht lustig. Mir fällt's schwer. Erweist's mir heute die letzte Ehre. Jetzt fängt die Geschichte schon wieder an. Was hast denn, Vetter Jedermann? Ja, mir ist das bloß in den Sinn so gekommen. Du musst nicht gleich alles so tragisch nehmen. Ein zweites Mal darfst du das nimmer sagen. Was schaust denn gar so niedergeschlagen? Mir sind halt meine Gäste so fremd. Die sitzen ja alle im Totenhemd. Um Gottes Willen, bist gar etwa krank? Nein, nein, mir fällt nichts. Oh Gott sei Dank. Mir ist nur gar kein Sinn, was käme. Wer gleich eine Medizin mir nehmen. Ich trinke jetzt ein gutes Glas Wein, dann wird mir das Gemüt gleich leichter sein. So gerne ein freundliches Wort. Ihr Leid, seid ihr da am rechten Ort? Ihr sitzt ja bei einem Leichenschmaus. Hör auf, das hält dich nicht mehr aus. Willst du uns am Ende noch gar vertreiben? Nein, nein, ich möchte schon lieber bleiben. Mir schmeckt das Essen gerade so gut. Und auch der Wein geht mir ins Blut. Drum sag ich, Prost, des lieben Leid. Prost! Prost! Mir macht das Fies keine rechte Freude. So eine Unruhe ist in mir. Die drückt mir das Herz ab, meine Schier. Ich halt's nicht aus mehr auf dem Platz. Was ist dir denn, mein lieber Schatz? So sag mir's du, was dich verdrießt, dass du nimmer froh und munter wirst. Was schaust mir denn so finster an? Ich hab dir doch ganz gewiss nix da. Hast mich leicht etwa nimmer gern? Ich mag dich wie mein Augenstern. Hab nur so hinsinniert vor mir, wie das wohl etwa war bei dir, wenn du auf einmal kriegst die Kund, dass ich müsst sterben in derer Stund. Um Christi Willen, was hast denn heut? Red nicht vom Sterben, das hat noch Zeit. Ich bin bei dir, ich gehör do dein. Und so wie heut soll's immer sein. Wann's aber da einmal so kam, dass ich dir bei dein Liebsschwur nahm, wenn's Herz mir aufhört zum Schlagen und ich da dich zuvor noch fragen, willst du ertrennt, grad so wie da bei mir sein? Und du sagst nicht ja, und ich müsst nachher sehen an dir, wie's dich schier gruseln tat vor mir und sehe dann mit eigenen Augen, wie deine süßen Schwiernigs taugen und du gar zurückziehst deine Hände. Das war für mich das ärgste End. Der Tod erscheint im Hintergrund der Tafelrunde und setzt sich auf jedermanns leeren Stuhl. Er wird von keinem der Gäste wahrgenommen. Ihr lieben Vettern, Nachbarsleut, mein Liebster ist ganz besonders heut. Er redet so seltsames Zeug daher und macht sich selber das Herz so schwer. Ach, so hab ich noch nie ihn gesehen. Gebt's mir einen Rat, es muss was geschehen. Da sitzt doch einer. Was willst du ein? Da sitzt doch keiner. Ja. Habt's recht. Mein Platz ist wieder frei. Das ist die reinste Narretei. Sei lustig, Vetter Jedermann. Fang nicht zum Trübsalblasen an. Endes sitzt hinterwärts der Stirn. Ist nur eine Trockenheit im Hirn. Mein Vater selig hat das gehabt. Der war uns beinahe übergeschnappt. Muss brav uns trinken mit Vergunst, dass dir der Wein das Hirn aufdunst. Ein heißer Wein muss aber sein. Du Ingwer, Zimt und Nagelnei. Dazu noch ein Limonischeim. Das wird der Mucken gleich vertreiben. So mittel gab's noch heftig nur. Ich muss gleich noch ein paar dazu. Wir schröpfen, baden, Ader lassen. Und Sterndl fest ums Mierder fassen. Ja, nur so als allerhand probieren. Ein Schweizler Schnupfen reinigt's Hirn. Wenn einer lebt oft gar zu gut, der kriegt halt leichter ein dickes Blut. Ein armer und recht blockter Mann. Dann spinnt die Sirn ganz gewiss nicht an. Ja, recht, alte Mann. Hab sagen gehört, es gibt einen Stor. Den findest im Bauch der Nachtigall. Der läuft einem gleich überall. Horst? Kelidonius. Na, Calcedon. Hab öfter reden hören davon, in Wein eintaucht, frischt auf jetzt mir. Immer, er kehrt mit Lieb kuriert. Mei alte Bas, die wisset gleich eine Kur gegen Spintisiererei. Man müsst heute einmal ausprobieren. Was darfst du probieren? Mein liebe Lies, das ist geheim. Darf im gemeiner Mund nicht sein. Verliert sonst seine verborgene Kraft. Was war denn das für Wissenschaft? Das weiß nur ich. Und gib's nicht kund. Sag's bloß ins Ohr der Kunigund. Ein Gorsmilli mit Stierblut gemischt. Hat schon so manchens Hirn aufgefrischt. Seid lustig, meine lieben Gäste. Mir ist ein bisschen ungut gewesen. Ein guter Trunk hat gemacht mich gesund. Jetzt grüße ich erst meine Tafel rund. Mir war's, es lag was auf der Brust. Jetzt hab ich wieder Lebenslust. Ja, Lieb und Freundschaft ist was wert. Wer die hat, gar nicht mehr begehrt. Kommt Wein dazu und Zwitterspiel, dann braucht's zum Glück gar nicht mehr viel. Ja, liebe Gäste, ich hab euch gern. Drum lasst's ein lustiges Liedl hören. Ja, jetzt kommt ein Lied vom kalten Schnee. Die langen kleinen Krampfen hier. Das kann man allweil wieder hören. Ich muss nicht singen, habt's mich gern. Was ist das für ein Glockenläuten? Das kann doch jetzt nichts Gutes bedeuten. Das Geläut ist laut, ein dumpfer Klang. Da wird man gleich ganz Angst und Bang. Warum wär gleich zu derer Zeit? Ich hör nichts läuten, weit und breit. Von da einer Läuten gehört die Glocken. Das war noch zu früh zur ersten Miss. Lass doch das Singen jetzt nicht stocken. Ja, hört's es nicht. Was ist denn das? Hat einer für irgendwas leiten hören? Nicht leiten, meiner See, nur schlagen. Lasst euch im Singen da nicht stören. Ich glaub, das hat nichts mehr zum Sagen. Jetzt hör ich es nicht mehr. Es ist schon gut. Kommt alles bloß vom verdickten Blut. Ich lass der Wärme am Becher rein. Ich danke der Vetter, lass nur sein. Singt's endlich, das frischt auf sein Herz. Mein lieber Schatz schaut aus so blass. Da war sie ja alles Ritterlied. Dann sing ich jetzt den Schusterpass. Es hat einmal ein Ritter im tiefen Keller geschoss. 8 Tage lang zecht zu dritter, sein Durst war riesengroß. Er hat sogar im Keller drunter aufgestellt, Liegestand. Das hört zum Muskateller nicht so weit abgehakt. Ja, ja, das hört zum Muskateller nicht so weit abgehakt. Ja, ja, die alten Rittersleid, die haben oft zu verwirrlich Zeit. Die sind da früh zum Kugelkram. Mein Gott, wer schreit denn so nach mir? Von wo werd ich denn gerufen so? Das macht im Leben mich nimmer froh. Ich hör nix, Vetter. Hört's ihr was? Ah, wo? Das pult er sich bloß ein. Der hat halt geschaut so tief ins Glas. Dann lassen wir halt das Singer sein. Wir müssen ja ins Ohr dir dringen. Ein Echo war's von unserem Singer. Nein, nein, das hört sich anders an. Da bin ich wieder. Jedermann. Da schau, da gibt dein Zechkumpan. Der hat dich gerufen. Jedermann. Nein, nein, der war's nicht. Glaubt's mir's, Leute. Dies war mir aus der Ewigkeit. Jedermann. Jedermann. Jetzt ruf es wieder. Hört's nur an. Ich hör keinen Laut. Ich hör keinen Ton. Das kommt vom Blut. Was hast du davon? Ist Ohrentrug. Schaust nicht wohl. Soll ich geleiten dich ins Haus? Wenn ihr auf euch die Augen heft, dann kommen wir zurück, mir meine Kräft. Wie kommt da solcher Schreiner dritts Mal nimmer recht ertragen? Mein Herz, das tut ganz narrisch schlang. Nimm Platz, mein Freund, und schenk dir ein. Da drinnen, da bumpert's grad. Morgen fahr zum Doktor I in Stadt. Das tust, das wird es gescheiter sein. Ich fahr mit dir in Stadt morgen rein. Ein guter Doktor hilft dir gewiss. Ich möchte schon wissen, was das ist. Um Gottes Willen, sag mir du, mein Lieb, was brennt Lichter jetzt so trieb? Und hinter mir, da steht ein Mo. Sein kalter Hauch, der weht mich an. Ei, Jedermann, ist so fröhlich dein Mut? Hast deinen Schöpfer ganz vergessen? Was fragst du mich das in derer Stund? Wer bist? Was hat dein Besuch für einen Grund? Von deines Schöpfers Majestät bin ich nach dir ausgesandt. Und das in Eil, drum steh ich hier. Was? Ausgesandt? Nach mir? Ah ja, das könnte wohl sein. Je weniger du ihm gibst er, um desto mehr gedenkt er dein. Was will mein Gott von mir? Abrechnung will er halten mit dir. Du sollst ihm für dein irdisch Leben sofort die klare Rechnung geben. Und zudem ist jetzt ja noch nicht Zeit. Ich bin ja gar nicht vorbereitet. Müsst ihr das tun? Ich kam in Not. Ich kenn dich gar nicht an als Boot. Wer bist denn du? Ich bin der Tod. Ich scheue keinen Mann. Ich trete jeden an. Und ich verschone keinen. Was? Gar keine Zeit willst du mir geben. Und überfallst dann mittendrin im Leben. Das ist von dir kein ehrliches Gespiel und Freundschaft dir damit nicht viel. Mein Schuldbuch ist noch nicht so klar. Hätte ich für mich nur 10, 12 Jahre, dann darf ich schon in Ordnung bringen. Keine Furcht kommt mich dann niederzwingen. Drum, lieber Herrgott, steh mir bei und lass mir nur ein wenig dabei, dass ich mein Schuldbuch in der Zeit in Ordnung bring für die Ewigkeit. Da hilft kein Weinen und kein Beten. Du musst sofort die Reis antreten. Erbarm dich meiner großen Not, du gnadenreicher Vater Gott. Ich will ja gern dein Lob dir preisen. Nur der soll mir den Weg nicht weisen. Der schaut so streng und finster drein. Ich kann doch ohne Freund nicht sein. Gib mir am Weg ein anderes Kleid. Ich bin doch mehr für Geselligkeit. Nun ist Geselligkeit am End. Ring nicht vergebner, weiß die Händ. Schleun dich, jetzt geht's vor Gottes Thron und dort empfängst du deinen Lohn. Kein Morgenrot wirst du mehr sehen. Du musst jetzt gehen. Nur noch einen Tag. Nicht jetzt, wo die Sterne am Himmel stehen. Lass mich die Sonne noch einmal sehen. Ich bessere mich nach seinem Begehr und höre auf ein geistlich Lehr. Von mir wird keine Frist erbeten. Du musst mit mir die Reis antreten. Wem ich die Botschaft dargebracht, dem schlag ich auf sein Herz mit Macht. Oh weh, jetzt kommt Miss Warner an. Mit Weinen wird nur Zeit vertan. Hätte ich nur gerade ein Stündel Zeit. Ich find das schon für mich ein Kleid, dass ich nicht Mutter sein allein mein Reis zum Herrgott muss jetzt tun. Und wenn du kein Geleit gewinnst? Das find ich schon. Ich sag, sie weigern dir den Dienst. Nur nicht allein hin vor das Gericht. Ein einzig Stündel gib mir Zeit. Um Christi Gottes Barmherzigkeit. Nun gut, die Stund hat ihr Gewicht. Nur merk, vertu nicht diese Frist und nütz sie klüglich als ein Christ. Der Tod verschwindet wieder. Jedermann schaut sich verlassen um und entdeckt seinen Freund in einer Mauernische. Mein guter Freund, du weißt... Ich weiß, du bist in großer Not. Du bist gezeichnet schon vom Tod. Und warst doch bis zu dieser Stunde ein froher Mann und kerngesund. Nun kommt mich schier das Weinen an, wenn ich dich anschaue, Jedermann. Mein guter Freund, mein braver Gesell, ich sehe schon, wie das nahe dir geht. Hast du noch Wünsche? Sag mir's schnell, weil keiner dich so gut versteht. Du warst mein Freund und bist es noch. Ich hab die allweit treu noch gefunden. Ich lass dich auch in diesen Stunden niemals im Stich, das weißt du schon. Die Freundschaft fordert ihren Lohn. Das Wort von dir, das macht mich froh. Sprich frei, ich steh bei Gott dir bei. Ist dir von wem ein Leid geschehen? Er soll mir Rede und Antwort stehen. Um sowas geht's nicht, das war gefehlt. Es geht dir mehr um Gut und Geld. Das schafft dir große Sorgenlast, dass du nicht Leibeserben hast. So viel liegt mir da gar nicht dran. Mein lieber Freund, um was geht's dann? Du kannst mich noch nicht ganz verstehen. Ich muss da auf eine Rohrsheit gehen. Der Weg ist weit und voll beschwer. Und was danach kommt, noch weit mehr. Sei nicht verzagt. Das sagt sie leicht. Du hast doch wirklich viel erreicht. Was nutzt mein Reichtum, mein schönes Leben? Jetzt muss ich Rechenschaft abgeben, da drum vorm Herrgott auf der Stelle. Drum geh du mit, alles guter Gesell. Ach so ist das von dir gemeint. Jetzt kennst du dich aus, mein lieber Freund. Ja, ja, schon gut, so ungefähr. Wenn ich mit dir den Weg antret, wann kämen wieder wir hierher? So gib doch Antwort, wann? So red. Gar nimmer mehr. Bis zum jüngsten Tag. Bei Gott, dann bleib ich lieber da. Mag dich begleiten, wer da mag. Ich nicht. Und das? Das sagst mir nur ins Gesicht? Ich bin dein Freund, das weißt du ja. Doch diese Reise, Jedermann, die tret ich niemals mit dir an. Dein Wunsch ist wirklich sonderbar. Ich kenne mich nicht mehr aus, für wahr. Du hast doch gesagt, erinner dich, du lassest niemals mich im Stich. Die Freundschaft fordert ihren Lohn. Das hast du doch gesagt. Ja, ja, schon gut. Und jetzt schleichst du dich davon? Das darf nicht sein. Halt mir die Treue, wie du mir's versprochen hast, Allweih. Ich bitte, lieber Freund, geh mit. Nicht einen Schritt. Willst mich verlassen, ganz und gar? Dann war die Freundschaft auch nicht wahr. Ich such dich jetzt wohl nimmer mehr. Der Abschied macht das Herz mir schwer. Gib mir noch einmal deine Hand. Leb wohl, mein Freund. Ich geh. Ja, scheiden tut recht weh. Das habe ich jetzt erkannt. Ja, geh nur zu. Ich brauch dich nicht. Hab Freund grad nur. Mir wirkt's im Hals. Vor Angst und Graus. Woher soll ich eine Hilfe mir nehmen? Schaut denn so eine Freundschaft aus? Da bin ich erst viel zu spät drauf gekommen, dass das keine echte Freundschaft war und haben uns kennt schon viele Jahre. Ja, wenn einem's Glück am Buckel trat, dann sind die Freund wie weggequart. Geh weiter, Blasi, spreiz dich nicht. Wir müssen nachschauen, wie es ihm geht. Da sehe ich meine Verwandtschaft, ja. Ihr lieben Vätern, bleibt's mir da. Mir geht's nicht gut, mein Herz ist wund. Verlasst's mich nicht in derer Stund. Jetzt nur nicht aufregen, Vetter Mo. Das könnte da schaden, weißt du das schon? Ihr werdet mich da nicht auch verlassen. Es ist vom Lassen gar nicht dreht, wann jeder da vor dir noch steht. Wir halten zu dir in der Not. Uns scheicht kein Teufel und kein Tod. Vergeht's gut, sag ich. Gebt's mir die Hand. Und denk fei droh beim Testament, dass wir auch zur Verwandtschaft kehren. Wir mengen uns ja und haben uns gern. Das weißt ja, Vetter, jedermann. Ja, ihr seid meine wahren Freunde. Das weiß ich schon. Und zieh's euch an. Ihr habt's ja gehört, ein Boot war da. Das brauchst nicht sagen. Das weiß ich ja. Ich soll ja große Rohrs antreten. Da brauchst du dazu wohl ja auch Moneten. Die hat er genug. Da fällt's ihm nicht. Doch dorthin, wo die Rohrs hingeht, da möchte ich nicht allein hinkommen. Ich möchte ein paar gute Freunde mitnehmen, die mir eine Zeugenschaft abgeben und ein gutes Wort für mich einlegen. Und wo geht nachher hin, die Reis? Vor's höchste Gericht, so viel ich weiß. Und geht die Reis auch wieder zurück? Und müssen wir zu Fuß gehen, gar ein Stück? Zurück geht die Reis dann nimmer mehr. In die Heimat kommen wir nimmer her. Da drin, wo ich hinreisen tue, da heißt man's zu der ewigen Ruhe. Was? Dorthin? Geht's auf sowas hinaus? Da packt mich schier der kalte Graus. Na, drauf lass ich mich nicht ein. Da will ich lieber eingespürt sein. Ich sag dir es gleich, ich mag nicht lügen. Mich kannst nicht als Begleiter kriegen. So geht's halt mit, ich bitte ihn geschehen. Na, da musst du schon allein hingehen. Auf die Himmelslorte steig ich nicht. Und ich erst recht nicht, weil's nicht geht. Du weißt, ich leid an Atemnot. Und Stirn steigen, das könnte sein mein Tod. Das sagt der Doktor von Grenau. Der kennt mir in Kreis ganz genau. Und du willst nachher da nicht mit? Ich kann jetzt, mach nicht einen Schritt. Mir ist ein großes Malheur jetzt geschehen. Ich hab einen Krampf in meine Zechen. Au, au, au. Na, gute Ausrede ist was wert. Das kenn ich schon, mein lieber Mo. Jetzt krantel uns halt nicht gleich. Oh, ich wisse dir vielleicht einen Rat. So sag ich mir. Ich hab daheim ein arg bes Weib. Die reiset gern zum Zeitvertreib. Und die war sicher gewiss nicht schad. Die schicke ich dir. Die kannst gleich auf deine Reis mitnehmen. Die braucht gar nicht mehr wiederkommen. Ah, nur das Gespät muss ich verdrungen. Der Himmel hat mich schon recht geschlagen. Ein wenig Spaß ist auch gut gemeint. Ist oft ein Trost für einen, der wohnt. Da drinnen in der ewigen Ruhe geht's eben auch recht grübig zu. Und jetzt leb wohl und pfiat dich Gott. Wenn's gestorben bist, bist du noch lange nicht tot. Ja, pfiat dich Gott. Jetzt blas ich hin, der Mann muss sterben. Da vorher sag ich die Meinung ihm. Weißt, Vetter, da bist du nicht im Recht. Ist auch die Verwandtschaft gut und echt, so lädt man's doch auf solche Art nicht ein zu deiner Himmelfahrt. Du hast genug Knecht, so viel ich weiß. Die nimm dir heut mit auf der Reis, die müssen dir schon brav parieren. Uns aber darfst nicht drangsalieren. Verwandtschaft lädt man ein zum Erben und nicht wie du meinst, gleich zum Sterben. Alle sind's fort. Das Mahl ist zu Ende. Ja, meine Freund, wo sind's denn blieben? Ist keiner da mehr, der mich kennt. Der Tod hat's alle gar vertrieben. Versprochen haben sie mir aufgehört, ist keiner gestanden zu seinem Wort. Mein End ist jetzt ein Trauergespiel. Ja, meine Freund, alle sind's fort. Bin ich denn ein verlorener Mann? Und ganz allein auf der Welt. Was fange ich ohne Freundschaft an? Ah ja, ich hab ja noch mehr Geld. Hab Schätz und Goldtukaten nur. Mein ganzer Reichtum gehört noch mehr. Den nehme ich mit. Die steht mir zu. Auch meine Knechte werden folgsam sein. Auf, Knecht, kommt alle her zu mir. Jetzt geht's auf die Reise. Legt's Trost ins Geschirr. Was wünscht der Herr? Bringt's geschwind die große Truhe her. Ich muss eine weite Reise noch tun. Kann's aber machen, nicht allein. Die ganzen Knechte, die müssen mit. Da hilft kein Warner und kein Bitt. Du Narr, bald ist die Zeit vertan. Nimmst immer noch Vernunft nicht an. Weißt dir kein Recht Geleit zu suchen. Bald wirst verzweifeln und dir fluchen. Oh Gott, wie graust man nur vom Tod. Der Angstschweiß bricht mir aus vor Not. Langt mit der Uhr bin ich verloren. Was ist nur plötzlich aus mir geworden? Ich hab da auch in schlechte Stunden so manche Gefahr gut überwunden. Ja, ist denn all mein Mut dahin? Weiß ich denn nimmer, wer ich bin? Wer bin ich denn? Der Jedermann, dem keiner da was anhaben kann. Das ist mein Fuß und das meine Hand und das mein sauberes Trachtengewand. Und was da steht vor mir am Platz, das ist mein Geld. Mein goldener Schatz, der gibt mir mehr wie die Weiber treu. Das Mensch ist davon, doch der bleibt mein. Drum sag ich jetzt, du musst mit mir, lass dich um alles nicht hinter mir. Du musst jetzt in ein anderes Haus. Drum auf mit dir und schnell heraus. Ei, Jedermann, was ist mit dir? Du schaust dir ja gar nicht mehr gleich und bist so blass als wie ein Leich. Wer bist denn du? Kennst nicht mein Gesicht? Baron vom Mist? Ich kenn dich nicht. Jetzt sag, wer's bist. Dein Reichtum bin ich heut. Dein Geld, dein Ein und alles auf der Welt. Hast mit mir gehabt die größte Freude. An Mammon heißen mich die Leute. Dein Goldgefriss gefällt mir nicht so gut. Das macht mir auch keinen besonderen Mut. Das ist mir gleich. Mit mir muss gehen. Was möchtest? Kann alles von da aus geschehen. Weißt wohl, was ich in Mächten hab. Sag, was die druckt. Dem hilf ich ab. Mir haben's eine Botschaft geschickt von drum. Die Sache hätte ich gern ausgeschoben. Von drum? Ja, no. Es war ein Boot bei mir. Ah, ist soweit. Haben's geschickt nach dir. Na ja, ist recht. Gut, dass ich's weiß. Ich wünsch dir heute halt eine gute Reise nach Drom. Das ist ja schleinig gekommen. Du musst heute halt von mir Abschied nehmen. Nix da. Mein Geld, das nehme ich mit. Ich geh da nicht. Geh nicht einen Schritt. Hab's in der Truhe da bequem. Mir ist der Platz recht angenehm. Bist mein Eigentum, meine Sache. Dein Eigentum, dass ich nicht lach. Wo ist der Auftrag, du verflucht, du Ding? Du, trau mir nicht. Dein Wort. Die achte Gring, ich bleib da drin. Kannst mir nix da. Ich steh gar groß. Du, Zwerg ist klar. Du, Kleiner, wirst wohl sein, der Knecht. Hast gemeint, das umgekehrt war wohl gewesen. Das war ein Trug und Narrenwesen. Hab dich da gehabt zu meinem Befehl. Und ich hab fest regiert, dein See. Warst du in meinem Dernst in Haus und Straßen? Hab dich am Schnirl tanzen lassen. Warst du über mein Knecht und Sklav? Und du, mein Hampelmann, recht brav. Hab dich bloß brauche einkassieren. Und ich dich an der Nase führen. Du warst für mich recht ein Narr. Du hast mir gehört. Nicht ich für wahr. Und du gehörst mir, da schwöre ich drauf. Du Torgaff, mandel dich nicht auf. Jetzt musst halt gehen. Deine Zeit ist aus. Mich aber bringst du da nimmer raus. Ich bleib da drin. Und wo bleibst du? Ein anderer kriegt dein Geld im Nu. Und der wird grad so sein wie du. Es war eine Pracht und ein Auftragen und ein gar hoffartiges Aufplan und ein verflucht wohllüstiges Rasen. Es war dir alles durch mich einblasen. Und was dich jetzt noch aufrecht hält, dass nicht dein Gestell gleich zusammenfällt und alle Viere von sich streckt und heute dir noch einen Buckel kriegt, das ist allein dein Geld und Gut. Gell, das riecht auf dein Lebensmut. Fällt aber alles in die Ruhe zurück und dir bleibt nicht ein einziges Stück. Dir werden jetzt bald die Sinn vergehen und mich wirst nimmer wiedersehen. War dir bloß clean für irdische Tag und geh nicht mit jetzt auf dein Weg. Geh nicht, bleib da, lass dir allein. Bald kramst du ein in deiner Gmor, dann fahrst in Grum ganz nackt und bloß, wirst kämer bist aus dem Mutterschuss. Jedermann kauert zerknirscht am Boden. Der Oberknecht winkt seine ängstlichen Knechte herbei, die auf seinen Befehl die verschlossene Geldtruhe wieder ins Haus tragen. Eine presthafte Frauengestalt im weißen Nonnenkleid schleppt sich mühsam auf Krücken herein und ruft mit schwacher Stimme: Jedermann! Jedermann! Hörst mich nicht! Mir war's, als ob er gerufen hätte. Eine schwache Stimme und du recht klar. Gib's Gott, dass nicht meine Mutter war. Na, das vertrag er dir jetzt nicht. Jedermann! Schon wieder hör ich's, dass wer schreit. Hab jetzt fürs Irdische keine Zeit. Hörst mich denn nicht, mein Jedermann? Ist ein krankes Weib. Was geht's mir an? Hab selber mit mir's Gräste gefritt. Die kehrt in ein Krankenbett. Mein Jedermann, ich gehör zu dir. Um deinetwillen liege ich hier. Wegen mir? Nein, das kann nicht sein. Sieh, ich bin all die Werke dein. Verspott mich nicht, bin schlecht nur dran. Komm doch zu mir, mein Jedermann. Lass mich in Ruhe, das kann nicht geschehen. Ich will jetzt meine Werke nicht sehen. Liegt Angst und Martag nur auf mir. Bin elend schwach, drum liege ich hier. Wär ich's imstand, ich lief zu dir. Bleib liegen, wenn's nicht anders geht. Bist selber krank, ich brauch dich nicht. Mich brauchst? Der Weg ist schreckbar weit. Und hast noch immer kein Geleit. Dann muss ihn wohl allein jetzt gehen. Nein, ich will mit und kann kaum stehen. Jetzt plag dich nicht. Auf mir liegt eine schwere Last, indem du mein Gedacht nicht hast. Wär's anders, käm ich dir entgegen als dein Geleit auf allen Wegen. Du weißt es ja, mit mir steht's schlecht, wann mir nur Rat und Hilf verbricht. Ich hab die Botschaft schon vernommen, du sollst vor Gottes Richtstuhl kommen. Willst du nicht gehen verloren, Mann, tritt nicht allein die Wanderung an, das sag ich dir. Willst du mit mir? Ob ich mit dir den Weg will gehen? Fragst du mich das, mein Jedermann? Du schaust mich an, so mitleidsvoll. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir ist, als hätte kein Mensch im Leben mir so einen guten Blick noch geben. O Jedermann. Zu später Stund vertraust du mir mit Aug und Mund. Je mehr du mich anschaust wie ein Reh, je mehr tut's mir im Herzen weh, dass du so schwach bist und marot. Das bringt mich schier noch mehr in Not. Dein Gesicht ist so verharmt und lieb. Schaust mich so an, während die Augen mir trüb. Hättest erkannt in deinem Sinn, dass ich nicht völlig hässlich bin, wärest bei mir verblieben viel und fern der Welt und bösem Spiel. Komm näher, meine Stimme ist leis. Wärst du in Liebe aufgegangen für arme brüderlicherweise und hättest sie in Not empfangen und mild gelindert all ihr Leid, ich wär verklärt vor deinem Sinn, tret nicht gebrechlich vor dich hin und wär dir heut ein stark Geleit. War ich den Gora so verblind? Und hab's zur rechten Zeit nicht kennt, was ich für dich hätt müssen tun. Jetzt steh ich da und bin allein. Ich war ein Kelch, der vor dir stand, gefüllt vom Himmel bis an den Rand. Vom Irdischen war drin kein Ding. Drum schien ich deinen Augen gering. Oh, war ich lieber arm und blind. Mir war im Finster nicht so bang, als dass ich gelebt hab in der Sünd. Und reich war meiner Lebtag lang. Oh weh, nun müssen die Lippen dein auf ewig ungetränket sein. Hast wollen dich tränken an der Welt. Da ward der Kelch dir weggestellt. Ich spür den Durst schon jetzt in mir und konnte die heilige Quelle nicht finden. Drum packt mir die Verzweiflung schier. Ich konnte mir gleich einen Strick umbinden. Das ist die bitterbrennend Reu. Das sind die ungelittenen Leiden. Oh, könnten dein Herz sie schaffen neu, wie selig wäre das uns beiden. Oh, hätte es Glück ich einmal noch. Und der verdient mein Leben mal so nur um ein Jahr alt zurückverlegen. Was brachte da nicht alles zwing? Doch gibt's kein Zurück, oh Graus und Qual. Denn gelebt werden nur ein einziges Mal. Kein zweites Mal ist eine irdisch schlimmen Menschen da auf Erden geben. Jetzt weiß ich, was dies Wort bedeutet. Lieg hin und stirb. Dein Tag ist heut. Ist diese Reue auch brennend groß? Ich komme hier nicht vom Boden los. Kann nicht auf meinen Füßen stehen und seinen Weg jetzt mit ihm gehen. Bin ich denn gar so schwach und krank? Du willst mir helfen? Gott sei Dank. O Berg, lass du mich nicht im Stich. Bin sonst verloren auf ewiglich. Hilf du mir Rechenschaft ablegen. Allein bring ich das nimmer zwing. Ich hab eine Schwester, Glaube genannt. Wenn die wollt sich erbitten lassen, dass sie mit dir zögt deine Straßen und trät mit dir vor Gotts Gericht. Ruf's her, eh noch der Tag anbricht. Mag sein, sie kehrt sich von dir ab, dann musst du ungetröst ins Grab. Wirst du recht mit ihr reden können, wird sie dir ihre Hilfe vergönnen. Ich bitte, Werk, ruf mir's gleich her. Dann denk ich an mein Christenlehr. Dir hilft allein die tiefe Reu. Ich fühl, die Schwester kommt herbei. Lieb Schwester, der Mann ist schwer in Not. Willst ihm beistehen bei seinem Tod? Mir fehlt die Kraft, bin allzu schwach, kann nicht vertreten seine Sach. Hast mich ein Leben lang verlacht und Gottes Wort für nichts geacht. Geht nun in deiner Todesstund ein ander Red aus deinem Mund? Ich glaub. Die Red ist arm. Oh, dass ich meiner Gott erbarm. Ich glaub an Herrgott, gib ihm die Ehre. Und weiß von meiner Schulzeit her, dass Gott barmherzig ist und gut, wenn eins bei Zeiten Bußner tut. Da ich bin in der Sünd viel zu weit, für mich gibt's keine Barmherzigkeit. Bist ganz in Wollust du ertrunken, in Lastern völlig gar versunken, dass dir nicht auf die Lippen kommt, was ewig deiner Seele frommt. Ich glaub. Glaubst du an Jesus Christ, der von dem Vater gekommen ist, ein Mensch und unsersgleichen worden, von einem irdischen Weib geboren und hat in Marterqual sein Leben um deinetwillen hingegeben und ist erstanden von dem Tod, dass du versöhnet seist mit Gott? Ja, ich glaub an Jesus Christ, den man als Reicher leicht vergisst. Doch nur als Kind hab ich brav bett und traurig vom Herrn Jesus gerät, den's peinigt haben als Menschensohn mit Geißel und mit Dornenkron, der dann für uns am Kreuz ist gestorben und hat das Heil für uns erworben. Doch weiß ich aus der Zeit nur gut, nur dem, der gute Werke tut und lebt recht fromm Jahr aus Jahr ein, kann der Erlöser gnädig sein. Doch schau, so steht's um meine Werk. Und Sünden hab ich mir am Berg mein Leben lang auf meine Seele schwer geladen. Das mich der Herr kann nie begnaden, wann er der Höchstgerechte ist. Bist du ein solcher Zweifelchrist und kennst nicht Gottes Barmherzigkeit? Gott straft fürchterlich. Gott verzeiht. Er hat den Pharao geschlagen, hat Sodom und Gomorra geschlagen. Er schlagt. Nein. gab hin den eigenen Sohn in Erdenqual vom Strahlenthron, dass als ein Mensch er wird geboren und keiner ginge mehr verloren, nicht einer, nicht der Letzte, nein. Glaubst du daran in diesem Leben, so ist dir deine Sünd vergeben und ist gestillet Gottes Zorn. Oh, deine Worte, die sind so lind. Fühl mich als neugeborenes Kind. Ich glaub, solang ich lebe auf Erden, kann ich durch Christus gesegnet werden. Nun fass dir einen frohen Mut. Nun kommen deine Werke gut, sind ledig all ihrer Beschwer und treten starken Schritts einher. Jedermann, ich bin bereit. Nimm mich mit als dein Geleit. Du hast mich geschaffen von Schmerzen frei. Nun geh ich mit dir, wohin es auch sei. O Werk, wenn du die Kraft jetzt spürst und mir den rechten Weg dann führst, sorg ich nur vor der Himmelstür für deine Hilf, vergelt's Gott dir. Nun geh zur Kirchentür hinein, von deinen Sünden wasch dich rein. Kehr wieder in einem weißen Gewand, reich deinen Werken dann die Hand. Sie geben dir dann das Geleit hinüber in die Ewigkeit. Jedermann aufhalten! Jedermann aufhalten! So wie aber schnell! Ich komm die holen, du Wuchergesell! Geh ja nicht in die Kirche rein! Er ist schon drin. Muss taub auf beide Ohren sein. Was geht er denn in so ein Haus? Da holt noch keine Teufel raus. Verdammt! Ich warte vor der Tür und komm da raus. Dann gehört er mir. Kann sein, er lasst mich warten lang. Ist wurscht. Ist mir um ihn nicht bang. Ist mir verfein mit Haut und Haar, unsicher, wie lang schon kann er war. Halt da! Muss da vorbei! Hier nicht! Ich muss vorbei, hab dort ein Geschäft! Hier ist kein Weg für deinesgleichen. Grantiges Weib, ich kann ausweichen! Hier ist kein Weg, geh fort von hier! Ich muss dort warten vor der Tür, das ist mein Amtsgeschäft, Sakrati! Dass ich die Seele vom Jedermann, wenn er dort rauskommt, einkassier! Ich führe Zwiesprache nicht mit dir. Ja, nicht. Ich halt da vorbei. Bet, Weiber, lass mir endlich nein. Hier ist kein Weg, zähm deine Zunge. Dummes Gerät, Geplärr, Geschäftsschädigung. Kein Weg. Kein Weg, kein Weg, da ist kein Weg, kein Boden, auf dem mein Fuß kann stampfen, hupfen, eins, zwei, drei. Da wird für mich ein Weg gleich sein. Willst du's mit deinen Fäusten richten, du roher höllischer Barbar, dann rufen wir die Engelsschar. Ja, ruft's noch, ihr Spießgesehen her, das Rummerstänger und fromm Gaffen, die können mich nicht ausschaffen, wenn ich mein Geschäft brav nachher gehe und vor der Kirchentür da stehe. Jetzt frage ich, sind da Zweifel im Spiel? Ist da ein Handel in der Schweb? Nix davon, nix, so wahr ich leb. Sitzt einer da unter euch allen, der mir ins Gesicht jetzt kann bestreiten, dass mir der Mensch ist nicht verfallen? Was war er denn, der Jedermann? Ein Protz, ein Prasser, Spieler, Zecher, ein Lump, Verführer, Ehebrecher, Leutbetrüger, Beutelschneider, Dernsbund, Schinder, Hasser, Neider, ja, und so weiter und so fort. Da fällt sogar ein Teufelwort. Und so einen will man mir verwehren, dass ich ihm zähl vom Leib raus Beutel, ihm gleich sei, knack, umdrehe es Leiteln, ihm zuschrei, duck die Fleisch und stirb, und dann sei Seel für uns erwirb. Verwehrt's mir den mit kaltem Blut und bangt euch nicht vor meiner Wut? Und streit's mir's ab jetzt noch einmal, dass in dem klaren Sündenfall das Recht und die Gerechtigkeit gut gewappnet steht, auf meiner Seite. Auf deiner Seite steht nicht viel, hast schon verloren in dem Spiel. Gott hat geworfen in die Schal sein Opfertod und Marterqual und jedermannes Schuldigkeit vorausbezahlt in Ewigkeit. Seit wann? Seit wo? Wie ging das zu? Von solchen Sprüchen hab ich nur. Wenn einer sündigt Tag und Nacht und bloß nach Geld und Reichtum tracht und früher sein Glauben an Nagel hängt und nie nicht an den Drobern denkt und euch als Betschwestern verlacht, dann wird er plötzlich über Nacht reingewaschen von der Sündenschuld und bei euch aufgenommen in Huld. Ja, das bewirkt die tiefe Reu. Die hat eine lohnende Feuerskraft, da sie vom Grund die Seele umschafft. Ja, Hokus Pokus, Gauklerei. Als Wischiwaschi, euer Schrei, ist bloß ein Saud ums Weibergerät, das nie vor Gericht zurecht besteht. Vor dem Gericht, vor das er tritt, bestehen deine Rechte nicht. Die sind auf Schein und Trug gestellt, auf hier und nun. Und diese Welt, die ist gefangen in der Zeit und bleibt in solchen Schranken stocken. Wo aber tönet diese Glocken, hat angehoben Ewigkeit. Ein schöner Fall, ganz sonnenklar und in der Suppen doch ein Haar. Kim arglos her, hab's Geschäft im Sinn und denk mir, da ist was zum Erben. Ja, Vetter, ja, da liegen die Scherben. Hier ist kein Weg, hier ist kein Weg. Ich wollt, dass er im Feuer leg. Na, kommt er ja, der jedermann im Büser hämmert schleicht an. Schaut wie der Pharisäer drein, als hätte er schon einen Heiligenschein. Vor so einem Heuchler spuck ich aus. Den schenke ich euch. Ich geh nach Haus. Ich hab empfangen Sakrament. Jetzt gebt's mir treulich eure Händ und lasst uns antreten, die Reis. Voll Zuversicht, in heiliger Weis. Ich heb vom Stab nicht meine Händ, bevor die Reis kommt an ihr End. Ich steh bei dir, so wie ich eh standhielt bei Judas Makkabäe. Jetzt muss ich ins Grab, das ist schwarz wie die Nacht. Erbarm dich, Herr, in deiner Macht. Nun hat er vollendet das Menschenlos. Tritt vor den Richter nackt und bloß. Und seine guten Werke allein, die werden ihm Beistand und Fürbitt sein. Die 20 Jahre hat sich die Mara nimmer blicken lassen in Hiesing. 20 Jahre. Jetzt ist doch nur auftaucht, wenn er ein bisschen spät, nämlich erst nach meinem Ableben. Hiesing! Du mein scheiß Schissles! Hiesing! Die Mara kann speziell sein, sehr speziell. Ich habe ihr den Hahn vermacht, die Wirtschaft von Hiesing. Und das Geschäft, das den Hahn all die Jahre am Laffer gehalten hat, die Schmuserei. Meine Oma, meine Mutter und ich haben all die Jahre dafür gesorgt, dass die richtigen Eheleute zusammenfinden. Glaubst du, ich mache euch die Hiesinger Wirtin? Also, das ist doch ein schlechter Witz. Marei von Andi Unger. Eine wilde Geschichte über Leben, Liebe und Verlust auf dem bayerischen Dorf. So, und jetzt sagst mir, wie du dir das vorstellst. Marei hinterm Tresen. Happily ever after. Hörspielserie mit Michaela May, Mira Masumda, Sebastian Kempf, Johannes Herschmann und vielen anderen. Alle 8 Folgen in der ARD-Audiothek.